Das Urteil wird erst am 12. Juli verkündet. Aber schon in der mündlichen Verhandlung haben die BGH-Richter durchblicken lassen, in welche Richtung sie denken. Die Vorinstanz hatte noch gesagt, nein, die Eltern bekommen keinen Einblick in den Facebook-Account ihrer verstorbenen Tochter. Das Fernmeldegeheimnis, das Recht der anderen, die dort geschrieben haben, geht vor. Aber jetzt ist es wieder offen, ob die Eltern nicht doch nachschauen dürfen, inwieweit es auf dem Facebook-Account Hinweise auf Selbstmordabsichten gab oder auf Mobbing. Denkbar, dass sie doch noch etwas aufklären können, warum ihre 15-jährige Tochter 2012 von einer U-Bahn in Berlin erfasst wurde. Denn der Vorsitzende Richter am Bundesgerichtshof sagte gleich bei der Einführung, beim Fernmeldegeheimnis liege aus Sicht der Bundesrichter nach ihrer bisherigen Beratung nicht der rechtliche Schwerpunkt. Sie würden eher über das Erbrecht nachdenken. Denn es sei ja eine ganz klare Sache, nicht nur Gegenstände, auch Verträge würden vererbt. Es sei denn, die Vertraulichkeit würde von allen Beteiligten unbedingt erwartet. Aber man wisse ja, beim Vererben sei die Vertraulichkeit nicht immer bis ins Letzte geschützt. Tagebücher und Briefe dürften durchaus von den Erben gelesen werden. Ein Argument, das auch für den Anwalt der Mutter, Christian Pfaff, wichtig ist. Ja, es ist einfach so, in Bezug auf Briefe ist die Rechtslage sehr klar. Es gibt im Gesetz tatsächlich einzelne Vorschriften, die auf Briefe eingehen. Und auch in der Vergangenheit hat die Rechtsprechung gesagt, Briefe gehen auf die Erben über. Ganz klar, sagte der Vorsitzende Richter, wer selbst Kinder im Teenageralter hat, weiß, die haben es nicht so gerne, wenn Erwachsene ihre Chats lesen. Aber auf der anderen Seite müssten sie damit rechnen, dass im Todesfall die Informationen an die Eltern gehen, egal ob sie nun in einer Cloud gelagert sind, lokal auf dem Computer gespeichert oder auf einem Stick. Und alle müssten wissen, so ein Facebook-Konto sei nicht absolut sicher. Es sei immer denkbar, dass auch andere Personen ans Passwort kommen. Genauso sieht es der Anwalt der Mutter. Gerade bei 14-Jährigen oder 15-Jährigen müsste auch der Kommunikationspartner immer davon ausgehen, es kann gewissen Missbrauch des Accounts geben. Und da sollte eigentlich jeder auch damit rechnen können, dass zum Beispiel die Eltern im Fall der Fälle Zugriff nehmen können. Der Anwalt von Facebook hielt dagegen. Man könne doch nicht immer mit einem möglichen Missbrauch des Accounts argumentieren. Die Vertraulichkeit sei für Facebook ganz entscheidend, sonst wäre das Netzwerk für die Nutzer wenig attraktiv. Ob diese Argumente die Bundesrichter umstimmen können, ist offen. Sie haben allerdings wohl auch im Blick, dass die Eltern noch aus einem ganz anderen Grund Einblick in das Facebook-Konto brauchen. Der Fahrer der U-Bahn hat sie nämlich als Erben der Tochter auf Schmerzensgeld verklagt. Das Mädchen habe ihren Tod bewusst herbeigeführt und ihn damit geschädigt. Gibt es bei Facebook keine Anhaltspunkte dafür, könnten die Eltern diese Klage etwas leichter abwehren.